1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Mein prominenter Gast heute Abend hat eine Waffenbesitzkarte. Sie schießt gerne und gut, sie mag Kampfsport und schnelle Autos. Sie war Star in der Fernsehserie Die Rote Meile und ist die aktuelle Lebenspartnerin von Ex-Fußballstar Thomas Helmer. Ganz herzlich willkommen, Jasmina Filali. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ich muss jetzt gleich mal um Verzeihung bitten, weil ich glaube, deinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Doch, also das war grenzwertig eigentlich. Ja, Filali wird da ausgesprochen. Die Deutschen legen immer die Betonung auf die erste Silbe, auf die zweite Silbe, ja, Filali. Ja. Aber es ist viel kürzer, Filali. Ich habe in der Woche immer in meiner Sendung auf dich aufmerksam gemacht, ja, und habe mich immer irgendwie ein bisschen verhaspelt, weil der Name nicht so kam. Ja, obwohl er wirklich einfach ist, ne? Filali. Es ist ein marokkanischer Name. Genau. Ja. Mhm. Weil die Mutter ist Marokkanerin. Meine Mutter ist Marokkanerin und eigentlich original hießen die auch El Filali. Aber wir haben irgendwann das L, also das ist wie Fun bei den Holländern. Aber ja, irgendwann haben wir das L einfach weggelassen, weil es einfach überflüssig war und haben halt nur Filali gelassen. Also die Mutter ist Marokkanerin und der Vater? Ist Ostfriese. Das ist eine schöne Mischung, ne? Ja, habe ich mir auch sagen lassen, ja. Jasmina, ich hätte gerade eigentlich bei der Aufzählung noch etwas dazu sagen können, nämlich, dass du, obgleich du mit einem Fußballer oder einem Ex-Fußballer zusammen bist, so nicht die Masse Ahnung von Fußball hast und dich auch nicht so sehr interessierst für Fußball, stimmt, ne? Ja, im Gegenteil. Ich würde sogar noch weiter gehen. Ich würde sogar sagen, ich mag Fußball nicht. Da sind wir ein super Team. Ich nämlich auch überhaupt nicht. Ja, gut, wunderbar. Aber du musstest dir auch nicht jedes Wochenende angucken, Samstag und Sonntag. Ja, guckt ihr zusammen Fußball? Wenn ich es vermeiden kann, nicht. Aber gut, man muss auch dazu sagen, da Thomas ja fürs DSF moderiert, der hat ja seine eigene Sendung. Ja. Also er hat das E-Plus Nationalmannschaftsmagazin und das Bayernmagazin. Und da muss er einfach auch Fußball gucken, ja, sagt er mir natürlich. Er muss natürlich nicht jedes Spiel gucken und auch nicht irgendwie jede U21 und U18 und U15 oder was. Aber ich kann es schon verstehen. Ja. Ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit Jasmina unterhalten wollt, wenn ihr Fragen habt an die Jasmina, dann ruft an unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Diese Sendung, Jasmina, beginnt traditionell immer mit 5 Domian-typischen Fragen. Ja. Und das soll nun heute auch so sein. Okay. Und ich bitte dich um eine kompakte, aber eine inhaltsschwere Antwort. Okay. Die erste Frage: Welchen Augenblick würdest du am liebsten aus deinem Leben löschen? Welchen Augenblick würde ich am liebsten aus meinem Leben löschen? Da müsste ich mir jetzt wahrscheinlich irgendwas aus den Fingern saugen, weil es gibt eigentlich nichts, was ich so wirklich bereue, was mir jetzt so ad hoc einfällt. Ja, also normalerweise müsste mir was einfallen. Ja. Genau, also mir fällt da nichts ein. Ja, so, okay. Zweite Frage: Würdest du an einem Krieg als Soldatin teilnehmen? Es würde wahrscheinlich auf den Krieg ankommen. Also wenn es ein persönlicher Krieg gegen meine Familie, meine Kinder, mein Mann wäre, dann würde ich wahrscheinlich sehr wohl ungefragt. Wärst du dabei? Wäre ich dabei, aber ansonsten, ich würde keine Armee beitreten, um meinem höheren Ziel, mein Land etc. zu verteidigen. Also da brauche ich schon privatere Gründe. Ja, aber dann wärst du davon überzeugt und dann würdest du das auch machen? Wenn ich meine Familie bedroht sehe, ja, von wem auch immer, dann würde ich würde es jetzt nicht als Soldatin umschreiben, ich würde einfach sagen, ich bin eine Mutter, die um ihre Kinder kämpft oder eine Frau, die ihren Mann beschützt. Dritte Frage: Was magst du an deinem Körper nicht? Ehrliche Antwort. Ja, eigentlich zwei Dinge. Meine Knie und ehrlich gesagt meine hängende Unterlippe. Die hängende Unterlippe? Ja, ich habe eine hängende Unterlippe. Meine Großmutter sagte früher immer, die Habsburger hätten auch eine hängende Unterlippe gehabt. Ja, das wäre total. Also ich sehe es jetzt nicht. Aber. Wenn ich lächle, dann. Deshalb lächle ich auch mal so blöd vor mich hin. Vierte Frage: Gesetzt der Fall, du könntest mit einer Zeitmaschine einen Tag lang verreisen. In welche Zeit oder zu welchem Ereignis würdest du reisen? Oh, das weiß ich sofort. Ich würde zum 23. November, zum 22. November 1963 an den Tag, an dem Kennedy erschossen wurde. Daily Plaza. Naja, du würdest dann auch in die USA reisen wollen? Ich würde in die USA reisen wollen. Ich möchte dann in Texas sein, am Daily Plaza. Genau an diesem Schulbuchhaus in dem Moment, wo Oswald aus dem 7. Stock geschossen hat. Mhm. Und die letzte Frage, was würdest du Gott fragen? Als ich klein war, hätte ich das beantworten können. Dann hätte ich ihn gefragt, warum er mich als Mädchen auf die Welt geschickt hat und nicht als Jung. Aha. Heute, wahrscheinlich würde ich ihn fragen, womit ich so viel Glück verdient habe, weil es mir wirklich gut geht im Leben. Okay, so, der erste Anrufer ist da. Der erste Anrufer heißt Robert und ist 28 Jahre. Hallo Robert. Hallo Jürgen, hallo Jasmina. Ja, hallo. Robert. Deine Frage an Jasmina. Ja, es geht bei mir um diesen übertriebenen Schönheitswahn im Fernsehen vor allem. Ich wollte Jasmina mal fragen, wie sie denn zur Schönheits-OPs steht. Ja. Hast du schon mal? Nein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann das schon nachvollziehen. Also wenn eine Frau 3 Kinder geboren hat und es hängt irgendwie der Bauch oder da ist irgendwie eine wahnsinnig hässliche Narbe, wenn sie das dann macht, dann verstehe ich das. Ich habe auch mittlerweile Verständnis für Frauen, die irgendwann sagen, also ich habe mein Leben lang irgendwie Körbchengröße A gehabt und konnte nie ein schönes Abendkleid tragen oder was. Und ich möchte einfach mal dieses Abendkleid ausfüllen, um mich als volle Frau zu fühlen. Mhm. Dann könnte ich das, heute kann ich es nachvollziehen, vor 5 Jahren. Vielleicht noch nicht, aber heute ja. Würdest du denn was an dir ändern wollen selber? An mir? Nee, ich glaube, ich habe Glück gehabt. Ja, aber es könnte durchaus sein, dass irgendwann mal eine Zeit kommt, wo du sagst, okay, das mache ich auch. Absolut, das hab ich aber auch gesagt. Ja. Also wie gesagt, wenn ich irgendwann mal 2, 3, wenn Gott will, 4 Kinder auf die Welt gebracht habe und mich einen Bauch habe, der hängt, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen. Robert, du bist ja nun ein junger Mann. Ja. Wäre das für dich ein Thema? Würdest du es eventuell machen, wenn du mit irgendetwas nicht zufrieden wärst? Ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass je mehr das so im Fernsehen noch gezeigt wird und wirklich auch übertrieben gezeigt wird, desto mehr versperre ich mich diesem Thema eigentlich auch selber. Also ich momentan, also es gäbe bestimmt auch Sachen, die ich gerne ändern lassen würde, aber Du bist ja erst 28, wir unterhalten uns mal in 20 Jahren nochmal hier an der Stelle und dann gucken wir weiter. Ja, genau. Dankeschön für deinen Anruf und die Frage, danke. Robert. Tschüss. Jasmina, du bist ja in den letzten Wochen ganz groß durch die Schlagzeilen gegangen. Es gab einen sehr spektakulären Vorfall, nämlich, dass dein Freund, dein Lebensgefährte Thomas Helmer, dir bei einer Party vor laufenden Kameras in ganz großer Umgebung dir einen Heiratsantrag gemacht hat. Ich habe das nur gelesen oder so geschnipselt im Fernsehen gesehen. Wie genau war die Situation? Also du hast ja bei der Einleitung vorhin auch, als du mich vorstelltest, gesagt, ich wäre die aktuelle Lebensgefährtin von Thomas Helmer. Ich muss es einfach nur nochmal präzisieren. Ich bin nicht nur die aktuelle, ich bin die einzige und er hat auch nicht viele Lebensgefährtinnen gehabt. Der hat vorher 13 Jahre glücklich verheiratet. Mhm. Und aber aktuell stimmt ja. Ihr seid ja jetzt. Wir sind jetzt zusammen und wir sind auch sehr glücklich und dieser Heiratsantrag, wir haben jetzt auch nicht gedacht, dass er solche Wogen schlägt, ehrlich gesagt. Naja, es war ja schon sehr spektakulär. Es war aber von ihm nicht so spektakulär gemeint, weil diese Premiere des Palazzos, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Palazzo, nee. Das ist... in Hamburg ist das. Das ist, kennst du Pomp, Duck and Circumstances? Ja, das kenne ich. Das ist dasselbe Prinzip. Ja. Also Dinner-Show mit Varieté, Künstlern etc. Ja. Und da war die Premiere in Hamburg, es ist jetzt nichts Spektakuläres, kein deutscher Fernsehpreis oder so. Aber es waren viele Prominente da und auch Kameras. Und einige, und aber die Kameras waren so gar nicht vorgesehen. Erst als rauskam, dass die Tatjana Xell kommt, standen sie auf einmal alle da. Und deshalb, ich glaube, er hat kurzzeitig wahrscheinlich auch noch gezögert, ob er das unter der unter der Voraussetzung, dass so viele Kameras da sind, ob er es überhaupt durchziehen kann. Und er hat es auf der Bühne gemacht? Ja. Und du hast nichts geahnt vorher? Nein. Du warst völlig überrascht? Ja. Wie hast du dich gefühlt? Wunderbar. Ehrlich? Ja, wunderbar. Weißt du, als ich das gelesen habe, hatte ich so ein zwiegespaltenes Gefühl. Glaub nicht das, was du liest, weil die waren alle ganz bösartig. Es war alles viel schöner. Nee, ich meine was anderes. Wenn ich Geburtstag habe und die Leute mir ein Ständchen singen, meinen die das sehr, sehr nett und sehr lieb. Aber ich versinke immer vor Peinlichkeit im Boden. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das der Jasmina auch so gegangen. Also das bei den Geburtstagen kann ich das nachvollziehen. Ja. Weil man wird im Prinzip für so eine Sache irgendwie so hochgeschaukelt, dafür kann man nichts. Irgendwie jeder hat Geburtstag. Also das ist irgendwie keine Leistung. Aber jeder wird auch mal geheiratet. Ja, aber nicht jeder bekommt so eine schöne Liebeserklärung. Und darum ging es ja. Es ging ja nicht darum zu sagen, okay, möchtest du meine Frau werden? Ja. Sondern das eigentlich Schöne daran war die Liebeserklärung, die vorangegangen war und die so ein bisschen untergegangen ist in der Berichterstattung. Und das war das wirklich Schöne daran. Also du warst gerührt? Absolut. Ja. Also wenn du dir im Nachhinein aussuchen könntest, Ein Heiratsantrag lieber so unter vier Augen in aller Stille oder in diesem großen festlichen Rahmen? Was würdest du dir? Ich würde den festlichen Rahmen nehmen. Schon deshalb, weil sollte er sich in 20 Jahren mal überlegen, mich zu verlassen, werde ich sagen, aber du hast jedem und vor Gott und der ganzen Welt gesagt, dass du mich liebst. Erinnerst du dich? Das haben die alle gehört. Was hast du da spontan gesagt? Ja? Ich musste mich erstmal vergewissern, ob das wirklich ernst gemeint ist. Das hätte vielleicht eine Kamera sein können oder irgend sowas. Ja, es hätte nicht nur das, ist, also was auch ein bisschen untergegangen war, dass der Hauptdarsteller dieses Varietés hatte vorher mich auf die Bühne geführt. Das ja. war nicht Thomas, wie gesagt wurde, und hat mit mir da so ein Spielchen gemacht. Und da dachte ich, na, es bin immer ich das Opfer bei solchen Dingen. Und der spielte dann, wie gesagt, mit mir so eine Nummer. Und als Thomas dann auf die Bühne kam, wusste ich nicht, ob er diese Nummer fortgeführt hatte. Ach so. Oder ob das jetzt wirklich Eigenregie war. Deshalb hatte ich so einen Moment der Unsicherheit und habe gedacht, entweder verlierst du jetzt gleich ganz dein Gesicht, wenn du das für ernst nimmst, und es war nicht ernst. Ja. Und dann habe ich aber irgendwann in sein Gesicht geguckt und dann war klar, das meinte er. Und hast ja gehaucht. Ich habe gehaucht, hört sich so kitschig an. Ich habe jetzt nicht ja geschrien, ich hatte ihn vor mir und habe ihm natürlich ja gesagt. Nun hat ja die Klatschpresse und auch sehr viele Kollegen haben ja böse darüber gesprochen. Nein, eigentlich war es nur die Bild am Sonntag. Ja, ich habe gerade so einige Kommentare gesehen, ärgert dich das? Nee, weil ich lese ja nur die wichtigen. Das ist gut, das ist löblich. Ich lese nur die wichtigen, also die Bild hat wahnsinnig nett geschrieben, da war dann die Frau im Spiegel und die Gala, also die waren alle wirklich, haben es so gesehen, wie es auch gemeint war, wirklich romantisch. Wann ist denn nur die Hochzeit? Keine Ahnung. Ich glaube, das werden wir uns auch für uns behalten. Nein, also. Aber ihr habt darüber gesprochen. Ja, natürlich haben wir darüber gesprochen. Nicht in den ersten 48 Stunden danach, weil da war alles noch ein bisschen aufregend. Aber dieses Jahr noch? Nein, ganz sicher nicht. Ich bin kein Wintertyp. So im Frühjahr vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht heute Abend sagen. Na gut. So, wir haben einen Anrufer. Der Anrufer heißt Georg. Und Georg ist 33 Jahre alt. Hallo Georg. Hallo Domir. Ja, deine Frage an Jasmina. Ja, es ist folgendermaßen. In der Roten Meile gab es ja die Folge mit Jessica Stockmann, als Cleo damit ihre Verhältnis hatte. Einfach raus damit. Ja. als ihr sozusagen ein Verhältnis hatte, da Cleo und Luis. Wie kamst du damit klar, dass da lesbische Szenen bei waren? Für mich, ehrlich gesagt, war das kein großer Unterschied zu einem Mann, weil es ist immer eine Überwindung, wenn du mit einem Filmpartner eine Kussszene hinlegen musst, weil du jemanden küssen musst und jemanden sehr nah sein musst, wo du es dir eigentlich nicht ausgesucht hast. Und wenn du jemals versucht hast, irgendwie, also du jetzt privat jemanden zu küssen, obwohl du es gar nicht möchtest, um ihr vielleicht einen Gefallen zu tun, damit sie sich besser fühlt oder eine Ex-Freundin, keine Ahnung, dann weißt du, was das für eine Überwindung ist. Und wie kannst du damit klar, die Cleo zu spielen? War das einfach für dich oder ein bisschen schwer? Du meinst die Yvonne? Ja. Yvonne? Was sagst du? Nee, ich hab dich verstanden. Ob dir das einfach gefallen ist? Ja, Die Rolle war schon anspruchsvoll und ich habe teilweise Schwierigkeiten gehabt nachzuvollziehen, wieso sie das eine oder das andere jetzt so handelt, aber... Deshalb sind wir ja eigentlich Schauspieler, um auch Dinge zu spielen, die wir selber nicht so gut nachvollziehen können. Es ist ja auch spannend, mal was völlig anderes zu machen, als man selber ist. Georg, danke für deinen Anruf und die Frage. Ja, ich hätte noch eine, und zwar... Aber ganz schnell. Nee, ich wollte nur von jedem von euch beiden ein Autogramm. Ja, natürlich, das kriegst du. Ach so, ja, natürlich. Wir rufen dich zurück und dann machen wir das. Kriegen wir Anschrift, okay? Okay. Tschüss, Georg. Jo, tschüss. Tschüss. Und hier ist... Apropos Frauen und Erotik, was der gerade angesprochen hat. Ja. Hast du schon mal Sex mit einer Frau gehabt? Nee, finde ich auch absolut unspannend. Völlig? Völlig, ja. Was ich aber auch nicht schlimm finden würde, wenn es so ist. Also jeder so, wie er gerne mag, aber mich auch noch nicht, interessiert es nicht. Ein Versuch nicht unternommen. Nö. Nee, ist einfach kein Interesse da. Ist ja auch okay. Ja. Muss es ja auch geben. muss ja auch Leute wie mich geben, ja. Es muss ja auch Heterosocken geben, ne? So sagen wir das mal. So, hier ist... Sandra. Und Sandra ist 27. Hallo Sandra. Hallo ihr beiden. Ja, deine Frage. Und zwar wollte ich fragen, ob die Jasmina sich vorstellen könnte, auch in so ein Dschungelcamp einzuziehen. Ach, was für eine schöne Frage. Sandra. Ja, ich gucke halt das Finale deswegen. Nein, du guckst nicht das Finale, Sandra. Du guckst WDR. Ehrlich gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich muss aber zugeben, dass ich auch zu den Leuten höre, die mit so einer Faszination fast täglich eingeschaltet haben. Obwohl ich mir immer gesagt habe, naja, morgen gucke ich mir das nicht mehr an. Und trotzdem habe ich es mir wieder angeguckt. Aber es ist so eine, aus der Distanz ist es ganz interessant. Aber selber würde ich das nie machen. Niemals? Niemals. Wer ist dein Favorit? Mein Favorit? Dirk. Bach. Ja, der ist ja außer Konkurrenz. Würdest du es ihr, wir sprechen mal nur über sie, wir wissen, wen wir meinen, ja. Frau Nick, soll sie es werden? Sie hätte das, also wenn man nur davon ausgeht, wer am meisten geleistet hat, hätte sie es sicherlich verdient. Ja. Wenn es von der Sympathie ausgeht, dann hätte ich es sicher sowohl Isabelle als auch Willi gegönnt. Also Willi ist gerade rausgegangen, der ist gerade Dritter geworden. So echt? So sind wir auch. Danke für die Info. Sandra, alles und Gute. Darf ich noch eine ganz kurze Frage stellen? Bitte. Und zwar könnt ihr auch von euch beiden Autogramm ja, haben? Ja, natürlich. Geht das? Juhu, tschüss. Ja. Okay, danke, tschüss. Tschüss. Jasmina, ich möchte mit dir weiter über die Liebe sprechen. Ja. Wie oft warst du groß verliebt in deinem Leben bisher? Du bist jetzt knapp, du bist 29, ne? Mhm. Ja. Das ist natürlich, es ist eine fiese Frage, weil ich mir jetzt überlege, wer jetzt zuguckt und so einen Schlips getreten werden könnte. Nein, das kann man doch sagen. Also, sagen wir mal so, ich war schon mal verheiratet. Da warst du sehr jung, ne? Ja, da war ich 18. Mhm. Und ich werde jetzt wieder heiraten. Vielleicht kann man das so umschreiben. Also ich glaube, dass man sehr oft das Gefühl hat, man hat geliebt und erst mit den Jahren merkt man, dass das eigentlich keine wirkliche Liebe war. So. Und wenn die Jahre so vergehen und es ist trotzdem dasselbe Gefühl dem Menschen gegenüber, dann weiß man, okay, das war reell. Das war. Oder gehst du so weit und sagst immer, die gerade aktuelle Liebe ist die große Liebe? Nee. Finde ich auch nicht. Nee, und da habe ich mir auch schon viel Ärger eingeheimst, weil ich dann immer nicht gesagt habe, immer zu hören bekommen, warum sagst du eigentlich nicht, dass du mich liebst? Mhm. Sag ich, weil ich dann irgendwie lügen würde, aber ich kann es gerne sagen. Also kann man das nicht sagen, dass die Liebe jetzt zu Thomas Helmer, die größte deines Lebens bisher ist? Ich habe das zu Thomas auch immer gesagt, dass man das wahrscheinlich erst am Ende seines Lebens sagen kann, was die größte Liebe des Lebens war. Ja. Also bis zum heutigen Tag ist das sicherlich eher, aber ich hoffe, ich werde... Was macht die Liebe zu Thomas aus? Ja, er ist ein fantastischer Mensch einfach. Also ich habe viel von ihm gelernt. Mhm. Er hat eine unglaubliche Herzenswärme und eine, er ist einfach ein wirklicher Mann. Mhm. Also er kann sowohl cool sein, als auch bahnbrechend witzig, dann ist er aber auch hochintelligent. Mhm. Und ich kann aber trotzdem mit ihm quatschen. Und lachen. Also wir sitzen manchmal mit meinen Freundinnen auf dem Sofa und die quatschen mit ihm bis morgens um 5. Mhm. Und man merkt manchmal gar nicht, dass er dabei ist. Also verstehe mich nicht falsch, aber wenn Frauen so sich unterhalten und so, wird es mal ein bisschen derber. Und wenn ein Typ dabei ist, dann reißen sich dann eher zusammen und das tun sie bei ihm nicht. Und daran merkt man schon, dass er da eine große Akzeptanz hat. Vor Thomas warst du mit Fried Kogel zusammen. Ja. Das war damals der Chef von Sat.1. Mhm. Warum ist das kaputt gegangen? Warum ist das in die Brüche gegangen, in diese Liebe? Fried ist ja beruflich sehr eingespannt. Also er gehört ja zu Recht zu den Top-Managern Deutschlands und weil er einfach einen super Job macht. Und ich glaube einfach, dass man nicht, man kann nicht beide zu 100% machen. Also wo sein Berufsleben heißt das, dass ihr zu wenig Zeit hattet? Ja, definitiv. Also banal sich das anhört, ich würde es auch gerne noch ausschmücken, aber... Es hört sich banal an, es hört sich eigentlich sehr traurig an. Dass eine Liebe zerbricht, weil nicht genug Zeit da ist. Oder weil der Beruf, die Karriere... einen so absorbiert, dass eine Liebe kaputt geht, ist eigentlich schlimm. Ist traurig, schade. Aber ich denke, es ist immer noch, ich bin da ja auch eher rational. Also ich denke mir, okay, wie alt war ich, als ich ihn kennenlernte, 25 oder 24, was erwarte ich noch vom Leben? Und kann er mir das geben? Und hast du Schluss gemacht? Ja. Du hast gesagt, ich habe... Ich habe es ihm dann erklärt, natürlich. Ja. Habt ihr noch Kontakt heute mit ihm? Ja, und klar. Kommt gut miteinander aus? Ja. Das sind ja nur, also wenn ich kann das beurteilen, in etwa bei Fried Kogel, so wie man ihn von außen wahrnimmt, oder bei Thomas auch, das sind ja nun doch gestandene Kerle, gestandene Männer. Magst du Männer, die du auch bewundern kannst? Ist das eine Voraussetzung für die Liebe? Mit bewundern meine ich gar nicht, dass man sich selbst klein macht. Ja, das hat so ein bisschen was von Aufschauen, ne? Ich muss schon Männer haben oder grundsätzlich Menschen um mich rum, die ich für irgendwas wahnsinnig achte oder respektiere. Ja. Und bei der Liebe besonders wahrscheinlich. Ja, aber auch bei meinen Freundinnen. Ja. Also da muss ich wirklich was haben, wo ich sage, Mensch, toll, dafür finde ich sie einfach grandios. Mhm. Sonst ist es schwierig, über die kleinen Kritikpunkte hinwegzusehen. Wenn man aus einer Liebe herausgeht oder wenn die Liebe kaputt geht, was auch immer, so ist es meine Erfahrung, nehme ich immer etwas mit oder sage für mich, das habe ich jetzt daraus gelernt und das versuche ich jetzt beim nächsten Mal besser zu machen. Was hast du aus den Lieben, die zu Ende gegangen sind, was hast du da gelernt für jetzt, für die Gegenwart? stellst mir harte Fragen. Was habe ich daraus gelernt? Also beim allerersten Freund habe ich daraus gelernt, außer Spesen nichts gewesen. Das wäre vielleicht auch eine gute Antwort gewesen. Was hätte ich bereut? Ich glaube, meinen allerersten Freund, da hätte ich doch eine Nullrunde einlegen können. Das war nicht der, den du geheiratet hast. Nein. nein, das war mein Ex-Mann. Nee, wie alt warst du da? Mein allerersten, da war ich 16. Mhm. Ich glaube, da kann ich jetzt ad hoc nichts Interessantes sagen, was irgendwie Unterhaltungswert hätte. Aber du hast ja nun auch schon die Erfahrung gemacht, eben, wenn man so jetzt die letzten 15 Jahre zurück sieht, dass Liebe vergänglich ist, dass Liebe auch eine Vergänglichkeit hat. Geht einher eine Angst, dass das jetzt wieder passieren könnte? Ja, ich bin sogar ganz sicher, dass Liebe genauso wie Erotik vergänglich ist. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man während seiner Beziehung ein Fundament von Freundschaft auch aufbaut, weil das ist im Prinzip das, was ich glaube, ich über die Jahre hinweg Bestand hat, weniger als... Das heißt, du kannst dir vorstellen, mit einem Mann zusammen zu sein, vielleicht über sehr viele Jahre, wo auch die Leidenschaft und die Erotik etwas runtergefahren ist, aufgrund dessen, weil man sich eben so lange kennt. Aber das liegt auch in der Natur der Dinge. Also kein Mensch kann mir sagen, dass er mit 60, nach 60 Jahren Ehe irgendwie noch sich die Wochenenden und Nächte in den Betten tummelt. Also absurd. Ich glaube nicht mal nach 10 Jahren. Ja, genau. Vielleicht nicht mal nach 5 Jahren. Ja. Aber wie geht man dann damit um, wenn die Leidenschaft weniger wird, aber man einen Menschen wahnsinnig liebt? Und am besten geht man so damit um, dass man sich von Anfang an sagt, noch während man verliebt ist, das wird nicht von Dauer sein, also spezialisiere ich mich auf die Sachen, die ich an ihm außer Erotik auch noch toll finde, sein Humor, sein irgendwas, also das sind Dinge, die bleiben. Aber wenn dann die sexuelle Lust da ist, könntest du dir vorstellen, auch wenn du in einer Beziehung bist, auch sexuell in einem anderen Rahmen Erfahrungen zusammen? Mm-mm. Nee, das nicht. Also wenn Treue ist, dann schon angesagt. Oder? Und wenn dann Verzicht, dann ist es halt nicht so. Ja. So, wir machen weiter mit einem Telefonat. Und zwar mit Johanna. Und Johanna ist 20 Jahre alt. Hallo Johanna. Hallo, ich habe einmal eine Frage. Und zwar, die Jasmina hat ja gesagt, dass sie sich schon immer so für den Waffensport interessiert hat und auch einen Waffenschein hat. Habe ich gerade gesagt. Das heißt nicht Waffenschein, ne? Nein, das heißt nicht Waffenschein, Johanna. Genau, ist nämlich der Unterschied. Einen Waffenschein kriegen ganz wenig Leute in Deutschland, weil man eine Bedürftigkeit nachweisen muss. Und die wenigsten Menschen können im Prinzip nachweisen, dass sie einen Waffenschein brauchen oder eine Waffe mit sich tragen müssen, Tag und Nacht. Ich habe eine Waffenbesitzkarte, was mich berechtigt, auf dem Schießstand mit einer Waffe zu trainieren. Mhm. Aber schon diese Faszination für den Schießsport ist ja da. Ja, aber nicht für Faszination für die Waffe. Also das muss man schon ganz genau unterscheiden, weil es ja so in den letzten Jahren irgendwie so ein bisschen missinterpretiert worden, so der Schießsport, oder auch falsch verstanden worden. Es ist eine wirkliche Sportart, die sehr viel mit Disziplin, mit Präzision, mit auch Teamgeist zu tun hat, weil ich mit anderen Leuten zusammen auch schieße, aber was nichts mit Aggression zu tun hat. Im Gegenteil, die Leute sind hochkonzentriert, sobald sie den Schießstand betreten. Mhm. Weil du ja vorhin auch das Attentat auf Kennedy angesprochen hast. Da habe ich jetzt gedacht, ob da jetzt irgendwie eine Verbindung ist. Ja, nee, dann das tut mir leid. Also der Zusammenhang ist so, dass mein Onkel, der in Frankreich lebt, ist der größte Kennedy-Fan, der auf Gottes Erdboden lebt. Und der hat sich seine 80 Quadratmeter Wohnung komplett mit Kennedy-Büchern, Videos, Fotos aus aller Welt tapeziert. Und seitdem ich ganz klein bin, hat er mir also Geschichten erzählt, Insider-Geschichten. Ach, daher meine Faszination, Johanna. Johanna, könntest du dir auch vorstellen zu schießen? Nee, eben nicht. Also das wäre überhaupt nichts für mich, weil ich da irgendwie auch zu viel mit Mord und so verbinde, irgendwie mit Töten. Irgendwie das. Ich weiß nicht, ob ich das dann irgendwie trennen könnte, dann irgendwie das nur als Sport zu sehen. Ja. Für Jasmina ist das ein Sport, ne? Und ganz eindeutig so. Ja. Danke, Johanna, für deinen Anruf. Danke. Tschüss. Heiko ist hier. Heiko ist 36. Hallo, Heiko. Hallo, ja. Ich rufe aus Hamburg an. Ich habe eine Frage an Jasmina, und zwar in Bezug auf Politik. Jetzt war doch der Wahlkampf in Amerika. Viele Politiker haben da Bezug zu einer Partei genommen oder zu einem Politiker. Wie stehst du denn dazu? Würdest du das auch machen oder könntest du dir das vorstellen, wenn dir irgendwas wichtig ist? Du meinst, weiß nicht, so wie Bruce Springsteen hinter Carrie, meinst genau, du? Genau, also diese... wenn dir irgendwie ein Politiker, wenn es um was halt auch was Wichtiges geht, was dir am Herzen liegt, wo du denkst, okay, jetzt ich bin eine Person in der Öffentlichkeit, ich stelle jetzt öffentlichen, stell mich hinter die Person. Mm. Oder ich weiß, was du sagen willst. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass das bei uns wenig Erfolg hätte, weil wir genauso viel, also wenn wir jetzt meinetwegen Stoiber und Schröder nehmen, wir genauso viele Leute hätten, die sich für Stoiber auf die Bühne gestellt hätten und da Musik oder Programm gemacht hätten, wie auch für Schröder. Also, gab's ja auch. Ja, also das hätte sich wahrscheinlich nichts gegeben und nichts geschenkt. Also, und dann würde ich es wahrscheinlich nicht machen, nein. Ja, klar. Also du meinst eher, wenn es ist für Leute, die jetzt in der Öffentlichkeit stehen, sich da eher zurückzuhalten oder Ich würde das nicht raten. Ich denke ganz einfach, dass die Amerikaner sind da anders gepolt als wir. Also die haben ja auch, allein wie sie ihre Wahlkämpfe führen und ihre Fernsehdebatten, ist ja alles sehr auf Show ausgelegt. Und letztendlich irgendwie, wer die größeren Sänger, Berühmtheiten auf die Bühne bekommt, der versucht dadurch irgendwie eine Stimme einzuheimsen. Aber das finde ich irgendwie, das hat mit Politik nichts mehr zu tun. Alles klar. Danke für deine Frage. Tschüss. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, danke. Danke, Heiko. Ciao. Tschüss. Warst du eigentlich bei der letzten Bundestagswahl Anhängerin von Stoiber oder von Schröder, wenn ich das kann? Von Schröder. Und wenn ich an der Stelle nochmal sagen darf, wäre ich Amerikanerin oder hätte ich das Wahlrecht, hätte ich natürlich auch Kerry. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Es ist ja auch völlig überflüssig. Und wir alle waren entsetzt, als wir die... Ich war nicht entsetzt, obwohl... Ich hatte es gewusst. Ja, ich habe es gewusst, weil das war einfach absehbar. Ich finde so heftig, dass nach Analysen und Befragungen es gar nicht um den Irakkrieg ging, dass es gar nicht ausschlaggebend war, sondern es ging um Moral und es ging um Glauben. Es ging um diese Gottnummer, ich weiß. Ja, das ist Wahnsinn. Ganz klar. Und vor allen Dingen, was dem Kerry vorgeworfen wurde, dass er so Amerika fremd wäre, weil er würde doch Französisch sprechen. Also bei uns ein Politiker, der weltoffen ist und weltgewandt ist, dem würden die Leute noch eher einen Vertrauenspunkt geben. Das ist für die Amerikaner, wo nur jeder 20. irgendwie überhaupt einen Reisepass besitzt, weil die anderen sowieso nicht ausreisen wollen und irgendwas von dem Rest der Welt sehen wollen, ist natürlich... Ja. Ich habe ja die große Hoffnung, dass das nächste Mal Hillary Clinton kandidiert. Das fände ich sehr, sehr gut. Ja, das finde ich natürlich wunderbar. Aber ich glaube auch, wenn überhaupt, dann eine Frau dann sehen. Ja, aber die sind noch nicht reif für eine Frau. Und die sind auch noch nicht reif. Ja, gut, die sind vor allen Dingen noch nicht reif. Die sind noch nicht reif für Kerry, wie wir gesehen haben. Jasmina, ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung gelesen, dass du früher als Jugendliche und bis ins hohe Alter, bis 16 Jahren oder so, gerne ein Junge gewesen wärst. Ja. Ne? Vorhin hast du auch schon so eine Andeutung gemacht. Ich gehe mir davon aus, dass das jetzt nicht mehr so ist. Nein, jetzt natürlich nicht mehr. Nein, ich fand das Leben irgendwie als Junge spannender. Also ich fand Jungsgruppen an sich auch spannender. Kumpels untereinander konnte ich irgendwie mehr mit anfangen. Mädchen haben sehr früh schon mit dieser Mädchen... sein und Mädchen schminken und so angefangen und da war ich noch nicht so weit, denn ich war noch eher so Fußball und so. Ich möchte einen Vorschlag machen. Wir spielen jetzt doch mal durch, dass du das jetzt immer noch gerne werden würdest wollen, ein Mann. Ja. Ich präsentiere dir jetzt mal drei Männertypen, drei Charaktere und du sagst, wenn ich ein Kerl sein würde wollen oder müssen, dann so einer. Okay. Ich zeig dir jetzt mal hier die Bilder. So, das ist der erste. Okay, kannst du gleich wegmachen. Das ist aber ein gutes Beispiel für einen Mann, der nie sein wird. Carsten Spengemann. Ja. Außerdem ist es eigentlich doch eher eine Frau, oder? So wie er sich aufgeführt hat im Camp, ja. Ja, er hat gejammert, er war schwach. Nee, also das ist ein Antityp für mich. Und du findest ihn auch nicht erotisch? Überhaupt nicht, nicht für 5 Pfennig. Der ist so erotisch wie meine Steuererklärung. Ah, sie spricht uns aus der Seele. So. Zweiter Typ von Mann. Oh, okay. Ich denke, Georg, super. Also, ist schwierig zu sagen. Also, Georg Uecker. Ja, Georg, ich finde Georg klasse einfach, aber ich glaube... Aber wenn du ein Typ sein wärst, wenn du ein Typ wärst, dann würdest du schwul sein wollen? Wieso nicht? Also ich hab eine Menge schwuler Freunde und die entspannt damit umgehen, haben auch ein relativ sorgenfreies Leben. Mhm. Aber ich meine, wenn ich jetzt Georg Uecker werden würde, dann hätte ich ja wieder das Problem mit den Männern. Also dann kann ich gleich sagen, was ich bin. Okay, Georg Uecker auch nicht, obwohl du ihn magst. Ja. Und der dritte? Herr Kahn. Jetzt habt ihr aber auch wirklich mir die Wahl zwischen Pest und Cholera gelassen, ne? Also, nee, also Kahn. Nicht. Kahn ist ja schon eine harte Nummer, ne? Der beißt Männer in die Ohren und sowas. Ja. Weißt du das? Ja, ich weiß. Also, nee. Also, wie gesagt, ich kann seine sportlichen Leistungen irgendwie wenig gut einschätzen, deshalb enthalte ich mich da eines Kommentares. Privat kann ich das auch nicht, weil ich... noch nie kennengelernt hast. Nein, und auch nicht glaube, was in Zeitung grundsätzlich steht, aber er wäre jetzt nicht der Typ Mann, den ich favorisieren würde. Was hast du denn davon gehalten, dass er seine Frau verlassen hat, während sie schwanger war? Und sich irgend so ein, ich sag mal ganz despektierlich, ein junges Ding angelacht hat. Also, kann ich auch wenig drüber sagen, aber ich weiß, dass ich habe mal die Simone Kahn kennengelernt und die ist ein reizendes, wirklich erfrischende Frau. Also, es muss schon viel passiert sein zwischen den beiden, dass es so weit gekommen ist. Also war die Sympathie bei dir auf der Seite von der Frau? Ja, aber das war jetzt nicht, dass ich, also wie gesagt, ihn habe ich nie kennengelernt und sie habe ich kennengelernt. Ich habe nur festgestellt, dass sie wirklich eine ganz tolle Frau ist und unglaublich witzig und dass es ihm wahrscheinlich auch schwer gefallen sein muss, das zu tun. So, weg von den Männern, ja. Hin zu dir und zu deiner Karriere. Mhm. Wie fing das eigentlich an mit der Schauspielerei? Und wann? Wie alt warst du da? Naja, um das mal im Schnelldurchlauf zu sagen, ich habe angefangen mit 14 zu modeln und fand das immer ziemlich schnell ziemlich blöd. Warum? Ist das nicht ein Traum für jedes Mädel zu modeln? Ja, aber da, wie gesagt, da ich ja da noch in der Phase war, dass ich das nicht so akzeptiert habe, dass ich eine Frau bin, mhm. Habe ich nur gedacht, okay, es ist eine gute Möglichkeit, Geld zu machen. Ja. Aber ich fand den Job an sich irgendwie sehr dröge. Als ich dann anfing zu reisen nach meiner Schule und dann in, also in, ich habe ja ganz Europa, ich war in Italien, also in Mailand, in Paris und also ich war in Südafrika und in New York. Ja, ja. Okay. Mhm. Und trotzdem, ich fand das Fotos machen an sich immer spannend. Also tolles Make-up, in super Kleider, meine andere Rolle spielen zu können. Aber das Ganze drumherum, von dem der Normalbürger nichts mitkriegt, ist wirklich sehr... ich kann es eigentlich auch nachvollziehen. Man ist ja reduziert nur auf sein Äußeres und darauf, dass man irgendwie schön mit dem Po wackelt, auf dem Lauf steht da und mehr ist es nicht. Ne? Ja, genau. Und es ist vor allen Dingen auch so, dass sich die Booker und die Casting-Leute und auch die Fotografen, wo man ein Casting macht, auch gar nicht mehr dir die Illusion geben, dass sie dich ganz nett finden, aber aus beruflichen Gründen sie sich für jemand anders entschieden haben. Es ist wirklich nur so, can I see your card? Oh, next, you have a fat ass. Ja. Und dann sagt man dir aber, du sollst es irgendwie nicht persönlich nehmen. Und das ist schon schwierig. Also ich habe ein dickes Fell, deshalb hat es mir nichts ausgemacht. Ich habe so viele Mädchen gesehen, die irgendwie aus dem Mittleren Westen kamen, irgendwie aus irgendeinem kleinen amerikanischen Dorf, die eine U-Bahn gesehen haben. Und die werden mit so viel Frustration und Respektlosigkeit irgendwie konfrontiert und also, einige zerbrechen da schon. Das hast du früh gecheckt und hast gesagt, nee, das ist nicht mein Ding. Genau. Ach ja, ich wollte es ja kurz machen, genau. Und dann, ich hab's gemerkt. Und dann wollte ich unbedingt... ich wollte unbedingt die Nachrichten sprechen. Ach. Ja, ich habe Eva Herrmann gesehen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, ich habe Eva Herrmann gesehen. Ich habe gesagt, das möchte ich machen. Ich möchte die Nachrichtensprecherin werden. Und ich habe in der Tat sogar ein Bewerbungsschreiben geschickt. Eine Tagesschau? Ja, die Tagesschau. Und die haben sogar ganz nett geantwortet. Ich habe den Brief leider nicht mehr gefunden, aber es war wirklich ganz reizend. Ja. Also da war ich, weiß nicht, 17 oder was. Mhm. Völlig absurd. Aber die haben wirklich ganz reizend geantwortet. Und aus der Not heraus habe ich dann angefangen, irgendwann zu moderieren. Bei Kabel 1. Genau, ja. Und das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja. Und darüber bin ich überhaupt, über das Moderieren habe ich die Liebe für die Kamera entdeckt. Was war die erste Rolle? Ich mag es nicht sagen. Nein, also man kann es ja sagen, weil das ist wirklich eine gute Schule gewesen. Es waren gute Zeiten, schlechte Zeiten. Können wir doch drüber sprechen. Das waren 3 Tage, genau. Und das war so ein knüppelhartes Programm. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wenn das überall so ist, aber wie ich feststellen musste, hat nicht jede Serie irgendwie 30 Seiten Text am Tag. Und da kam eine ganze Menge. Ich habe die Rote Meile gerade genannt. St. Angela war eigentlich meine erste durchgehende Rolle bei der ARD. In der ARD, genau. Was auch sehr schön war. Was ist für dich die Motivation, Schauspielerin sein zu wollen, auf der Bühne zu stehen, im Rampenlicht zu stehen, was ist das? Man kann das wirklich schwer nahe bringen. Es ist einfach dieses Herzrasen und diese absolute Glückseligkeit am Ende eines Drehtages. Ist es so? Ja, wenn man etwas geschafft hat, was man sich vorgenommen hat, was man mit sich erarbeitet hat, was man so in seinem Kopf tausendmal durchgespielt hat und wenn man annähernd an seine Fantasie rangekommen ist und das so umgesetzt hat, wie man es sich bildlich durch den Kopf hat gehen lassen, dann sinkt man abends so glücklich ins Bett. Ich habe ja immer so meine These, dass wir alle, die wir hier in den Medien arbeiten, beim Fernsehen oder beim Film, beim Rundfunk, dass die Hauptantriebsfeder erstmal eine wahnsinnige Portion Eitelkeit ist. Eine fast schon, krankhaft will ich nicht sagen, aber eine Eitelkeit, die weit über das normale Maß hinausgeht. Mhm. Ich würde an der Stelle würde wahrscheinlich jeder erstmal sagen, ist bei mir nicht so. Ich glaube auch nicht, dass es bei mir so ist, weil ich habe jetzt nicht so den Drang, also auch wieder beim Drehen, es gibt so die klassischen Rampensäue, also die irgendwie ständig im Licht stehen und auch selbst wenn sie irgendwie gar nicht dabei sind, die immer irgendwie durch die Kamera gehen, das bin ich irgendwie nicht. Es ist wirklich in der Tat so, dass ich bin ein sehr reduzierter Mensch im täglichen Umgang und manchmal auch sehr rational. Aber eitel bist du auch? Nee, ich bin eigentlich überhaupt nicht eitel. Ehrlich nicht? Nee. Aber gestern habe ich dich bei Das gesehen im NDR. Mhm. Da musste ich sehr, sehr schmunzeln, dass du sagst, dass du manchmal in Milch badest. Ja, aber das ist einfach nur, weil das mein marokkanisches Erbe ist. Ach so. Baden Marokkaner in Milch? Nee, Marokkaner haben unglaublich trockene Haut. Ach so. Die trocknen wirklich in den Wintermonaten, ich mag es gar nicht sagen, aber die Frauen, die ne, das kennen, kriegen so Risse an den Beinen. Ach so. Ja, und dann kann man zur Apotheke rennen und Eucerin hoch 30 kaufen, das bringt gar nichts. Also man muss da wirklich schon zu härteren Mitteln greifen und einer der Mittel ist halt auch im Vollmilchbaden. Das hat nichts mit Eitelkeit zu tun, das ist wirklich einfach medizinisch notwendig. Mhm. Wir haben einen Anrufer. Der Anrufer heißt Stefan und Stefan ist 29. Hallo Stefan. Hallo Domian. Ja, deine Frage an die Jasmina. Ja, ich interessiere mich auch für die Jasmina als Schauspielerin. Ja. Und da wollte ich mal fragen, du hast doch schon relativ viel Fernsehrollen gespielt, auch Kino gemacht und so weiter. Was war denn davon deine allerliebste Rolle, die du gespielt hast? Meine Lieblingsrolle habe ich noch nicht gespielt, ehrlich gesagt. Meine Lieblingsrolle wäre eine Kommissarin. Ich möchte unglaublich gerne meine Kommissarin spielen. Das müssen wir noch hinkriegen. Ja, ne? Sag ich auch mal. Ja. Also viel Spaß gemacht hat mir den Ant-Man, das war ein Kinofilm. Der hat so in Mexiko gespielt, dann haben wir in den Studio Babelsberg gedreht und das war wirklich, das war aufregend. Also du wartest noch auf deine Traumrolle? Ja. Ja, und dann habe ich noch eine andere Frage. Hast du denn eigentlich irgendwelche Vorbilder, sei es jetzt in Hollywood oder in Deutschland, andere Schauspielerinnen, die du bewunderst und nach denen du nacheiferst? Den ich wirklich bewundere. Also es gibt Schauspieler, die finde ich ganz toll, allen voran Robert De Niro. Robert De Niro ist für mich mein absoluter Gott. Da mag ich Al Pacino sehr gerne und der dritte, dessen Namen ich mal wieder vergesse. Wie heißt denn der noch? Ja, pass mal auf. Ich weiß auch nicht genau. Wer ist es? LA Confidential. Das wäre mir nie eingefallen. Weißt du welcher? Ach, wie heißt denn der noch? Wie sieht es denn mit deutschen Vorbildern aus? Jetzt komme ich nicht auf den Namen, macht mich rasend. Deutsche Vorbilder? Nee, ich finde nur, wir haben eine ganz tolle Sängerin in Deutschland, die Sarah Connor. Ansonsten fällt mir ad hoc kein Schauspieler ein. Stefan, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Danke, Stefan. Ciao. Es gibt im Moment, habe ich das jetzt weggedrückt? Ja. Es gibt eine neue Serie auf Sat.1, die heißt Typisch Sophie. Ja. Die kann man immer sehen donnerstags um 7:45. Genau. Und da mischst du auch mit. Genau. Ab der vierten Folge bin ich dabei, ja. Steige ich ein. Typisch Sophie ist mit Sophie Schütz, mit ja. Jochen Horst. Ja. Ich bin eine Fernsehredakteurin und ich bin immer so, ich bin der Dealbreaker, nenne ich mich immer gerne. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal ein bisschen rein. Ja, okay. Ja, gut. Typisch Sophie. Cynthia, besuche dich. Okay, ich spare mir die Bemerkung über Ihren außergewöhnlichen Namen. Überspringe das übliche Blabla wegen Ihrer Attraktivität und so und komme gleich zum Punkt. Ich hätte gerne eine Kopie von dem Bericht über den Banküberfall von vor 10 Jahren. Ich arbeite für die Kanzlei Lehnert. Rainer Müller, einer der Täter, ist unser Mandant. Na gut, dann mache ich es auch kurz. Kein Gezicke von wegen Regeln einhalten, Beitrag schriftlich anfordern und schön brav warten, ob der Postmann klingelt. Ich ziehe eine Kopie. Danke. Hat die Rolle Spaß gemacht oder macht die Rolle Spaß? Dieses, was wir gerade gesehen haben, sieht man, ich glaube, übernächste Woche Donnerstag genau, erst. Genau. Ja, genau. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich hatte die perfekte Symbiose aus super Kollegen, ja. Nämlich die Sophie Schütt ist wirklich ist ein Traum als Kollegin. Ja. Und ich hatte eine tolle Regisseurin, die auch noch darüber hinaus Brigitte Müller das Drehbuch geschrieben hat. Mhm. Und es ist immer wieder schön, Rollen zu spielen, die man gerne mag. Wo die Dialoge toll sind, die man auch gerne nachsprechen mag. Ja. Manchmal ist es einfach so unorganisch, dass man irgendwie denkt, das kann ich so nicht sprechen. Und in der Serie konnte ich das einfach 1:1 übernehmen. Also übernächste Woche Donnerstag sehen wir dich dann zum ersten Mal. Genau. Und die Serie läuft jeden Donnerstag. Genau. Du warst als Kind ein sehr, sehr, ein sehr aktives Kind, um es mal sehr freundlich auszudrücken. So aktiv, dass du freiwillig im Alter von, ich glaube, 11 Jahren, in ein Heim, in ein betreutes Wohnen gegangen bist. Ja. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich sehr, sehr erstaunt, dass ein Mädel das macht. Wie kam das? Aus der Not heraus. Also ich denke, kein Kind sagt sich irgendwie, ich muss mal zu Hause um 10 ins Bett, haue ich mal ab, vielleicht muss ich im Heim erst um 12 ins Bett. Aus der Not heraus, weil meine Mutter und ich einfach nicht mehr so wirklich miteinander klarkamen. Mhm. Ich war eine Belastung für sie. sie sicher ein Stück weit auch für mich. Und ich war vorher auch im Internat, 1,5 Jahre, also ja. Es war jetzt nicht so ein abruptes. Und dann haben wir es wieder versucht und bin wieder nach Hause gekommen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Aber es ist schon, ich finde es irre, dass man mit 11 Jahren so eine Entscheidung selbst fällt, also seinen Wunsch selbst formuliert. Da muss schon ein starker Drang hinterstecken, auch eine Veränderung im Leben herbeiführen zu wollen. Ja, ich glaube, ich war immer sehr renitent, habe ich mir sagen lassen. Also was mich aber letztendlich auch vielleicht davor bewahrt hat, und meine Mutter habe ich vielleicht auch davor bewahrt, irgendwie eine unglückliche Zeit miteinander verbringen zu müssen. Ich habe einfach gesehen, so geht das nicht. Wie lange warst du dann in dem Heim? Bis ich 18 war. Bis du 18 warst. Wenn du jetzt im Nachhinein das bewerten solltest, was war das Positive, was war das Negative an dieser Heimzeit? Das Negative kann ich sofort sagen. Ich hasse Weihnachten, weil es ist nichts schlimmer. Wir hatten natürlich auch viele Kinder, die irgendwie Weihnachten noch nach Hause gegangen sind. Und deshalb haben wir es immer so gemacht, dass wir am 23. die Geschenke im Heim verteilt haben und am 24. sind die meisten dann nach Hause und haben mit ihren Eltern noch gefeiert. Und nur ich und Andi sind in diesem Heim dann alleine geblieben und haben uns das Fernsehprogramm angeguckt. Und das war so die Erinnerung, die ich so richtig scheiße fand. Und das Gute war, was ich vielleicht damals nicht so erkannt habe, aber ich habe natürlich sehr schnell erwachsen werden müssen. Was aber gut war, weil ich die Erfahrung gemacht habe, die ich andere 5 Jahre später machen, habe ich früher gemacht, aber so war ich wenigstens vorbereitet. Ja. Du hast aber während dieser Zeit doch durchaus auch Kontakt zu deiner Mutter gehabt und heute auch. Und das ist eine gute Freundin von dir. Ja, ist also so? Geht. Geht. Ja. Ich glaube, dein Verhältnis generell zu Frauen ist nicht so gerade das Entspannteste. Ich habe ein Zitat in Bild am Sonntag gelesen, vor einer Weile, da steht, hast du gesagt, ich kann mich nur schwer mit verkorkst... Ja, lies das gar nicht vor, weil das habe ich überhaupt nicht autorisiert, das Interview. Das habe ich auch so nie gesagt, okay, aber da ist was komplett schiefgelaufen. Ich glaube, das war ein Interview von einer Kollegin von mir und die haben die Namen vertauscht. Ganz ehrlich, weil da stimmt irgendwie kein Satz. Aber generell, wie ist dein Verhältnis zu Frauen? Wunderbar. Wunderbar? Ja. Ja, total. Also ich habe auch meine älteste Freundin, die habe ich seit 15 Jahren. Ja. Ich hab genauso viele weibliche Freunde. Weißt du, was ich dachte? Weil du ja eher so ein taffer Typ bist, dass du nicht so auf diese Weibchen fokussierst. Ach, ich tu doch nur so, als wäre ich taff. Normal, ich bin da total weich. Aber wenn du nur so tust, warum tust du so? Da kommt man weiter im Leben. Dann denken die Leute, ja. Aber das hast du eigentlich gar nicht nötig. Nee. Ach, die Leute, die mich kennen, wissen das auch. Aber es ist natürlich schwierig in diesem Beruf auch. Aber wenn man so rausgeht und das Gefühl gibt, ich bin irgendwie weich, ich bin empfänglich und so weiter, dann ist gerade in so einem Job, der wirklich knüppelhart ist, da kriegt man mal öfter einen mit. Aber wenn man so schon so ein bisschen auf Distanz ist, und ich sage immer, ich bin eher distanziert, als dass ich wirklich auf hart mache, dann kommt man weniger in die Versuchung, irgendwie verletzt zu werden. Okay, ein Anrufer, und zwar der Björn, 37. Hallo Björn. Hallo Jürgen. Ja. Ich würde gerne wissen, für was für Sportarten außer Schießen Jasmina sich noch interessiert. Ja Björn, ehrlich gesagt, ich habe früher mal Kampfsport gemacht, musste aber dann aufhören, also ich habe Taekwondo gemacht, musste aber aufhören. Weil während du drehst, hast du in deinem Vertrag stehen, dass du einfach keine Extremsportart machen darfst. Und Taekwondo gehört dazu, Inlineskaten übrigens auch. Und deshalb habe ich komplett aufgehört. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich mache gar keinen Sport mehr im Moment. Danke, Björn, für die Frage. Tschüss. Okay, tschüss. Was meinst du, Jasmina, wo du in, sagen wir mal, 20 Jahren, wenn du so knapp 50 bist, wo du da beruflich und auch privat stehen wirst? Oder was möchtest du? Ich habe... das sind immer so genau die Sachen, die ich mir nie setze als Ziele, weil es sowieso immer anders kommt und dann fängt man auch leicht an, sich selbst unter Druck zu setzen, wenn man sagt, so, das ist jetzt eigentlich mein Ziel und das ist nicht so meine Sache. Ich hoffe nur, dass ich glücklich bin mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt machen werde. Ja. Auch wenn ich gar nichts mache oder keine oder 5 Kinder habe, ich möchte einfach nur damit zufrieden sein. Gibt es eine Angst? Ich meine, du bist ein sehr schöner Mensch, eine sehr schöne Frau. Das wird sich im Laufe der Jahre ändern. Wird sich ändern. Ja. Hast du Angst vor dem, dass die Schönheit vergeht, vor der Vergänglichkeit der Schönheit? Nee, gar nicht. Also das meine ich jetzt wirklich ganz ehrlich, dass mir das am wenigsten ausmacht. Also bevor ich wirklich Angst habe, ist permanent Schmerzen zu haben. Ja, irgendeine ja. Krankheit zu bekommen, die einem davon abhält, lebenslustig zu sein, weil ich laufe ja nicht tagtäglich oder auch wenn ich 50 bin, nicht mit dem Spiegel vorm Gesicht rum und sehe ständig, dass ich älter geworden bin und das versaut mir meinen Tag. Aber Schmerzen und Krankheiten versauen mir den Tag. Aber ich habe auch schon gehört, dass so ein Familientraum ist schon da, ne? Ja. Mit Kindern und so. Ja. Ja. Ich wünsche es dir von Herzen. Danke. Schön, dass du bei mir warst. Dankeschön. Alles Gute beruflich und natürlich auch mit der Liebe und dem Leben überhaupt. Alles Dankeschön. Gute. Tschüss. Danke. Ciao. So, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Nächste Woche sind wir wieder da. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen schönen Sonntag und sage tschüss mal bei. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war 1 Live Domian vom letzten Samstag. Domian Live gibt's wieder morgen Nacht um 1 Uhr.